Are you supportive of the TTIP aims? But where do you stand on this? It's a difficult debate in Germany, but also in France, in Austria, and some other countries. Maybe in Germany, sometimes it's more difficult because we are a country which is rich and hysteric. This combination is sometimes difficult. Es ist eine schwierige Debatte in Deutschland, aber auch in den anderen Ländern wie Frankreich und Österreich. Aber vielleicht ist es in Deutschland besonders schwer, weil wir reich und hysterisch sind. Und diese Kombination macht es besonders schwierig. Please do not read it, bring it to the newspapers. Aber bitte bringen Sie das nicht in den Zeitungen. Wir sind doch hier unter Freunden. Da kann man doch sehr offen reden. Fischen in der Nebelbank. Wie sich der Berliner Politikbetrieb zu TTIP positioniert. Ein Dossier von Peter Kreisler. Berlin im Spätwinter. Durch die Häuserschluchten im Berliner Regierungsviertel weht heute ein kalter Wind. Betritt man den Bundestagskomplex vom Westeingang Paul-Löbe-Haus, gleich gegenüber dem Kanzleramt, empfängt einen die lichtdurchflutete moderne Architektur. Ich bin hier, weil ich mit Abgeordneten über ihre Position in Sachen Freihandelsabkommen, also TTIP und CETA, sprechen will. CETA, der Vertrag zwischen Kanada und der EU, ist bereits ausgehandelt und unterschriftsreif. Ein Testlauf für TTIP, das Abkommen zwischen der EU und den USA, das noch in Verhandlung ist. Die Bundeskanzlerin hatte unlängst verkündet, die Verhandlungen für TTIP sollen noch im Herbst 2015 abgeschlossen werden. Okay. Doch je mehr über diese hinter verschlossenen Türen ausgehandelten Abkommen an die Öffentlichkeit dringt, desto größer wird der Widerstand dagegen. Was wissen deutsche Volksvertreter über die Vorhaben und die Folgen dieser Abkommen und wie werden sie sich bei den Abstimmungen verhalten? Von der Partei Die Linke weiß man, dass sie einen Stopp der Verhandlungen verlangt und dagegen stimmen wird. Klaus Ernst, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der linken Fraktion im Bundestag, lässt kein Hintertürchen offen. Die Partei und die Fraktion, die eindeutig sagt, wir lehnen solche Abkommen ab, das sind die Linke. Der Widerstand gegen CETA und gegen TTIP ist mehr als berechtigt, aus mehreren Gründen. Die ganzen Verhandlungen vollzogen und vollziehen sich immer noch hinter dem Rücken der Menschen. Aber wie stellen sich Christdemokraten, SPD und Grüne zu den Verträgen? An diesem Nachmittag holt mich die junge Mitarbeiterin des wirtschaftspolitischen Sprechers der CDU-Fraktion Joachim Pfeiffer an der Sicherheitsschleuse ab. Für ihn sind TTIP und CETA inzwischen Reizthemen. Er wirkt genervt. Die öffentliche Debatte über Freihandel scheint er als störend zu empfinden. Aber auch Pfeiffer hat inzwischen verstanden, dass er sich dieser Debatte nicht mehr entziehen kann. Leider ist die Diskussion im Moment in Deutschland, auch in Teilen Europas, aber vor allem in Deutschland, wirklich irrational. Es werden Ängste geschürt, die sich bei näherer Betrachtung in Luft auflösen. Wie wird sich der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion der Kritik und den Argumenten der Öffentlichkeit und der Medien stellen? Er beschreibt mir die Chronologie des TTIP-Diskurses aus seiner Sicht. Es hat begonnen mit den geklorten Hühnchen, die vermeintlich gesundheitsgefährdend sind. Das ist in sich zusammengefallen, weil selbst die Verbraucherschützer sagen, es gibt überhaupt keine Gesundheitsgefährdung. Dann waren es Geheimverhandlungen, dass irgendwelche finsteren Kräfte hier irgendetwas im Hinterzimmer aushandeln. Auch dieses wurde widerlegt. Dann gibt es die Befürchtung, dass die Daseinsvorsorge gefährdet ist. Also Privatisierungszwang für öffentliche Dienstleistungen, auch absurd. Und jetzt beim Streitschlichtungsmechanismus auch nicht darum, den Rechtsstaat auszuhebeln, finsteren Konzernen hier den Zugang nach Europa in allen Feldern zu eröffnen oder eine Paralleljustiz oder was da sonst an Popanz aufgebaut wird, irgendwie zu machen. Für den CDU-Politiker Pfeiffer handelt es sich bei der kontroversen TTIP-Debatte scheinbar um ein schlechtes Schmierentheater. Die Befürchtungen, das Abkommen werde Umwelt- und Arbeitsrechtsstandards schleifen und Verfassungsgarantien aushebeln, prallt an ihm ab. Ähnlich wie in Davos an SPD-Chef Gabriel. Selbst die EU-Kommission hat inzwischen eingesehen, dass sie nicht so einfach weitermachen kann, ohne die Öffentlichkeit wenigstens teilweise zu unterrichten. Pfeiffer ist ein Freund von deregulierter Wirtschaft mit möglichst geringem staatlichem Einfluss. Ich möchte zusammen mit den Amerikanern nun einen Weltstandard setzen, anstatt hier zu zögern, eher Gas geben. Es besteht definitiv die Gefahr, dass andere uns zuvorkommen und dann die ganzen positiven Effekte dann natürlich zuvorderst anderen zugutekommen. Wenn der Exportweltmeister Deutschland nicht seinen Platz an der Sonne verlieren wolle, müssten die TTIP-Freihandelsverhandlungen ohne Reibungen schnell zum Abschluss gebracht werden. Am besten noch in diesem Jahr. Bundeskanzlerin Merkel schaue ungeduldig in Berlin auf die Uhr und mahne in Brüssel die EU-Kommission zur Eile bei den TTIP-Verhandlungen, höre ich in vertraulichen Gesprächen immer wieder. It's more difficult because we are a country which is rich and hysteric. Handelt es sich tatsächlich nur um die hysterischen Ängste reicher Bürger? Es ist ja offensichtlich so in Deutschland, ob das jetzt TTIP ist oder ob das dann irgendwelche Rüstungsexporte sind, wo dann die Empörungsindustrie ihre Ziele sucht. Die Wale sind gerettet, die Kernkraft wird abgeschaltet, die brauchen also neue Spielfelder und da haben sie offensichtlich den Freihandel entdeckt. Wie viele Arbeitsplätze TTIP bringen könnte und wie durch die Abkommen der Jobmotor für Deutschland anspringen würde, vermag er nicht zu sagen. Er sieht wichtige Impulse für deutsche Maschinenbauer, die dann ihre Maschinen für den US-Markt nicht umbauen müssten. Es sei die letzte Chance, die Weltstandards gemeinsam mit den USA zu gestalten. Ein wenig klingt das nach Torschlusspanik. Aber wer ist diese Empörungsindustrie, von der CDU-Politiker Pfeiffer spricht? Nur einige Häuserblocks vom Bundestag entfernt werde ich fündig. Hier liegt eine der vielen kleinen Zweigstellen der TTIP-Kritiker. In einem alten klassizistischen Bau an Berlins bester Adresse, im Nachbargebäude, residiert die Lobbyabteilung des Chemiegiganten BASF, sitzt das Verbindungsbüro der evangelischen Kirche zur Bundesregierung. Prälat Martin Dutzmann empfängt mich in seinem Büro. Ich erzähle ihm von dem Gespräch mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, der die Kritik an TTIP für aufgebauscht, für einen Popanz hält. Also das finde ich eine nicht angemessene Beschreibung, sage ich mal ganz vorsichtig, denn es nimmt die Bedenken und Befürchtungen der Bürgerinnen und Bürger schlicht nicht ernst. Die letzte Synode der evangelischen Kirche, das gewählte Parlament von über 23 Millionen protestantischer Kirchenmitglieder, forderte in einem Beschluss von der Bundesregierung, die privaten Schiedsgerichte zu überdenken, vor denen Investoren klagen können, wenn sie ihren Profit durch staatliche Maßnahmen gefährdet sehen. Außerdem forderte die Synode die Einschränkung der öffentlichen Daseinsvorsorge und die Absenkung von Umwelt- und Verbraucherstandards zu verhindern und verlangte mehr Transparenz in den TTIP-Verhandlungen. Prälat Dutzmann sitzt für die evangelische Kirche im TTIP-Beirat des Wirtschaftsministeriums. Ich will von ihm wissen, was genau er an den Inhalten des Freihandelsabkommens für problematisch hält. Er sollte schließlich an einer guten Informationsquelle sitzen und die komplexe Materie kennen. Zunächst mal darf ich korrigieren, dass ich mich mit TTIP gut auskenne, muss ich leider zurückweisen, aber das ist schon Teil des Problems. Die Transparenz insgesamt müsste höher sein, um das Vertrauen der Bevölkerung und auch mein eigenes zu stärken. Auch Prälat Dutzmann, oberster Diplomat der evangelischen Kirche und so gut vernetzt mit der Spitze der Berliner und EU-Politik, ist offenbar ratlos. Ich bin überrascht. Wir tauschen uns darüber aus, wie das Thema von Berliner Spitzenpolitikern behandelt wird und fragen uns, ob das politische Berlin selbst durch eine Nebelbank irrt und schwammige Vermutungen und Verlautbarungen verbreitet. Oder ist hier die rhetorische Nebelbildung ein Teil der Kommunikationsstrategie? Es wird ja immer wieder gesagt, dass durch das Freihandelsabkommen TTIP es nur Gewinner geben werde. Das können wir so nicht glauben, sondern wir sind der festen Überzeugung aus purer Lebenserfahrung, dass wo es Gewinner gibt, es immer auch Verlierer geben wird. Mindestens müssen wir danach gucken, ob es Verlierer geben wird. Und wir vermuten diese Verlierer auf der Südhalbkugel der Erde, wo im Augenblick eher nicht hingeschaut wird. Und der protestantische Kirchenmann wundert sich. Also von Entscheidungsträgern bekomme ich natürlich die Argumente zu hören, dass dieses Abkommen von weltpolitischer Bedeutung ist, dass man, fällt immer wieder das Wort von den Goldstandards, die man setzen möchte. An dieser Stelle sind wir kirchlicherseits sehr zurückhaltend, weil wir nicht der Meinung sind, dass Europa und Nordamerika die Goldstandards für die ganze Welt setzen sollten. Bei einer Recherche in den USA im vergangenen Jahr hatte ich Tim Bennett getroffen, den Vorsitzenden des Transatlantic Business Council, TABC. Er kennt die TTIP-Positionen der USA genau, weil er beste Kontakte ins Handelsministerium hat. Er erwartet einen schnellen Abschluss. Bei ihm klang die US-amerikanische Position, zum Beispiel in Sachen Gentechnologie oder private Schiedsgerichte, weniger kompromissbereit, als sie zurzeit in Deutschland dargestellt wird. Die US-Seite fordert in den TTIP-Verhandlungen, dass alle ihre landwirtschaftlichen Produkte frei gehandelt werden können, ohne jegliche Ausgrenzung. Die EU würde vielleicht einige ausschließen. Wenn das nicht gelöst wird, haben wir ein großes Problem. Auch die privaten Schiedsgerichte sind zurzeit ein strittiges Thema. Auch das ist für die USA aber entscheidend und nicht verhandelbar. Die nächste Station auf meiner Spurensuche nach der Stellung deutscher Volksvertreter zum Freihandelsabkommen führt mich wieder in den Bundestag. Ich bin mit dem CDU-Abgeordneten Andreas Lemmel aus Dresden verabredet. Der gelernte Konditor und Diplom-Ingenieur ist stellvertretender wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion. Also wenn selbst die Kirche sich jetzt mit TTIP befasst, habe ich auch gefragt, was das jetzt sozusagen was die höhere Weihe jetzt sein soll für das Thema. Mit dieser Bemerkung eröffnet er unser Gespräch. Auch Lemmel hält die konfliktreiche Debatte für von einer kleinen Gruppe künstlich angefacht. Ja, das ist schwierig. Man muss ja auch sehen, wer dann draußen den gesellschaftlichen Dissens oder Konsens antreibt. Und viele dieser Comebacks und Co. sind ja im Prinzip durch grüne oder durch linke Strukturen auch angetrieben. Naja, diese Chlorhühnchen-Nummer, die war völlig überflüssig. Und insofern erwarten wir einfach von den Medien, dass sie ganz einfach versuchen, beide Seiten da auch zu betrachten. Lemmel findet die Aussicht eine gute Idee, dass deutsche Unternehmen auch in den USA die umstrittenen privaten Schiedsgerichte in Anspruch nehmen könnten. Schließlich stünde mittelständischen und kleinen Unternehmen dort eine regelrechte Rechtsindustrie entgegen. Für sie wäre es eine Tortur, dort zu klagen. Die privaten Schiedsgerichte böten dagegen eine echte Chance. Ich werfe ein, dass diese Verfahren im Durchschnitt 8 Millionen Euro kosten, also nicht gerade ein Betrag, den ein Kleinunternehmen aus der Portokasse zahlen könnte. Aber vor allen Dingen zweifle ich daran, dass dieser Weg über diese ISDS-Tribunale zum Erfolg für deutsche Unternehmen führen würde. Die USA haben meines Wissens noch nie einen ISDS-Fall verloren. Das stimmt nicht. Zum Beispiel im Rechtsverkehr mit Kanada hat die Hälfte gewonnen und die Hälfte verloren. Also die Amerikaner haben auch schon Schiedsgerichtsverfahren verloren. Habe ich mich geirrt? Mit ein paar Mausklicks werde ich beim US-Handelsministerium fündig. Auf deren Webseite steht, The United States has never lost an ISDS case. Aber wie man mit den Schiedsgerichten bei TTIP umgehen würde, wisse man ja noch nicht, sagt Lemmel, da TTIP noch gar nicht verhandelt ist. Also zunächst muss man sagen, es gibt kein Abkommen. Alle, die sagen, sie sind dagegen, ja gut, da kann man sagen, ja, das ist gegen die Idee des Freihandelsabkommens wahrscheinlich. Ich berichte ihm von zufällig veröffentlichten Dokumenten der EU-Kommission zum sogenannten Transatlantischen Regulatorischen Rat, die ich bei meinen Recherchen kennengelernt hatte. Dieser Rat, dem Wirtschaftsvertreter und Vertreter der EU-Kommission angehören werden, soll später, nach Inkrafttreten von TTIP, strittige Handelsfragen klären. Das bedeutet praktisch eine Umgehung der Parlamente, wie Pierre Eberhard von der Brüsseler Nichtregierungsorganisation CEO mir auseinandergesetzt hat. Der regulatorische Rat ist für mich brandgefährlich. Auf die Brisanz der regulatorischen Kooperation sind wir gestoßen über eine Informationsfreiheitsanfrage an die Kommission, die wir gestellt haben. Und auf die hat die Kommission dann geantwortet mit einem wirklichen Stapel von Papier. Es war ein totales Chaos. Und wir haben dann aber in diesem Stapel von Papier eben Positionspapiere gefunden von Business Europe und der US Chamber of Commerce, in dem sie ganz klar sagen, wir möchten diesen Teil der Verhandlungen dazu nutzen, um Co-Gesetzgeber zu werden. Also sie benutzen tatsächlich dieses Wort. Und in dem Stapel von Papier war dann auch eine lange Tabelle, in der man sehen kann, wie die Kommission mit diesem abstrusen Vorschlag umgegangen ist. Sie hat ihn eben nicht in den Papierkorb geworfen, sondern sich seitenlang damit auseinandergesetzt, den Vorschlag sehr ernst genommen und letztendlich zu ihrer Verhandlungsgrundlage gemacht. Es handelt sich um Dokumente, die viele Experten und Politiker gleichermaßen alarmieren, darunter auch den niedersächsischen SPD-Mann Bernd Lange, der immerhin dem Ausschuss für internationalen Handel im EU-Parlament vorsitzt, entgegne ich Lemmel. Naja, das ist ja erstmal nur eine Behauptung. Also ich würde sagen, wir streiten uns dann nochmal darüber, wenn das auf dem Tisch liegt. Und genau das ist ja auch das Problem an der Sache, dass man sich die Köpfe heiß diskutiert, Anhörungen stundenlang, machen wir das hier auch im Deutschen Bundestag, über Dinge, die überhaupt nicht nachlesbar irgendwo existieren. Das SETA liegt ja jetzt vor. Haben Sie sich das angeguckt? Das SETA gucke ich mir dann an, wenn die amtliche Übersetzung vorliegt. Und dann gibt es ein ganz normales parlamentarisches Verfahren. Das heißt also, alle Dinge, die die Öffentlichkeit berühren, werden dann auf den Tisch kommen. Der Abgeordnete Lemmel bemerkt meine Verblüffung. Aber es kann nicht verlangt werden von jedem Abgeordneten, dass er sozusagen sich jetzt durch die Handelsvertragstexte und dort durchquälen muss. Ich sage, die sind furztrocken, wenn ich es mal so sagen darf. Das kann man von einem Bundestagsabgeordneten, der für den Wirtschaftsausschuss Berichterstatter ist, nicht verlangen? Wir haben die nächste jetzt TTIP hier im Deutschen Bundestag am nächsten Montag. Oh, okay. Dann vielleicht komme ich mal dahin und hören wir das mal an. Ganz genau, gerne. Sind Sie gerne eingeladen, sich das mal anzuhören. Der CDU-Abgeordnete Lemmel hat mir diesen TTIP-Ausschuss beschrieben. Stundenlang würden sich dort die Abgeordneten die Köpfe heiß diskutieren. Ich stelle mir einen echten Schlagabtausch von Argumenten vor. Auch die Experten, die zu dieser Anhörung eingeladen sind, können vielleicht helfen, die komplizierte Materie zu erklären, mit Fakten den Nebel zu lichten. Das will ich mir nicht entgehen lassen und habe mich rechtzeitig im großen Ausschusssaal eingefunden. Für die Presse sind Sitze auf der Zuschauertribüne reserviert. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur heutigen öffentlichen Anhörung. Doch der Ablauf ist ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Das strenge Protokoll des Bundestages gewährt in Ausschüssen den Abgeordneten genau eine Frage pro Fragerunde. Dann dürfen die Experten exakt 5 Minuten dazu Stellung nehmen. Zum Nachfragen bleibt keine Zeit mehr. Was die Experten zu sagen haben, scheint für die Abgeordneten der CDU-Fraktion nicht so wichtig zu sein. Vielleicht, weil die Opposition diese Befragung auf die Tagesordnung gesetzt hat. Auf jeden Fall hat sich der Abgeordnete Lemmel einen Packen Arbeit mitgebracht und beginnt zu lesen. Und Pfeiffer muss wohl ein ganz wichtiges Dokument mit Hilfe seines Smartphones rausschicken. Er diskutiert die meiste Zeit mit seinem Mitarbeiter dicht über sein Handy gebeugt. Dabei haben die Experten durchaus Interessantes zu berichten. So erklärt Stefan Körzel vom Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB, dass die USA die meisten der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO nicht verabschiedet haben. Der DGB erwartet nun, dass die USA die 6 ILO-Kernarbeitsnormen, die sie bisher nicht ratifiziert haben, bald ratifizieren. Leider geht der Vertreter der EU-Kommission auf keine der Fragen der Abgeordneten wirklich ein. Immer wieder beruft er sich auf sein nur beschränkt erteiltes Verhandlungsmandat. Als der CDU-Abgeordnete Peter Stein vorschlägt, die Experten sollten doch abstimmen, ob man die TTIP-Verhandlungen abbrechen sollte, sind alle gespannt, blicken von ihren Handys auf und beenden ihre Gespräche. Eine Frage geht natürlich auch ein bisschen aufgesattelt auf den Anlass der heutigen Anhörung zurück. Würden Sie tatsächlich unter diesen Rahmenbedingungen heute dringend empfehlen, diese Verhandlungen zu stoppen? Jetzt bin ich gespannt, wie die Fachleute bei dieser TTIP-Experten-Testabstimmung votieren. Herr Krajewski. Professor Dr. Markus Krajewski von der Universität Erlangen-Nürnberg, Wirtschaftsvölkerrecht, Experte des internationalen Investitionsschutzrechts. Also ich würde dem Bundestag empfehlen, sehr gründlich nachzudenken. Dann kann er versuchen, weiter zu verhandeln. Ich vermute, er schafft es nicht ohne ein Moratorium. Herr Mayer. Jürgen Mayer vom Forum Umwelt und Entwicklung. Aus unserer Sicht ist schon nach dem Verhandlungsmandat klar, dass alle roten Linien überschritten werden. Also muss man die Notbremse ziehen. Herr Fritz. Thomas Fritz von PowerShift, einer NGO, die sich mit Handels- und Investitionspolitik befasst. Die Risiken sind zu groß und die Verhandlungen sollten deswegen gestoppt werden. Herr Müller. Klaus Müller von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Weil wir gerne TTIP retten möchten, muss man es korrigieren. Herr Körzel. Stefan Körzel vom Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB. Ja, wir haben ja letztes Jahr einen Beschluss dazu gefasst und haben gesagt, in dieser Form nicht, sondern wir sagen, wir brauchen dort einen Neustart. So wie es jetzt läuft, ist es meiner Meinung nach schlecht zu retten. Nur ein Unternehmer und ein Wirtschaftswissenschaftler sprechen sich fürs Weiterverhandeln aus. Die EU-Kommission enthält sich. Der CDU-Abgeordnete Pfeiffer scheint enttäuscht, schüttelt den Kopf und wendet sich wieder seinem Handy zu. An diesem regnerischen Mittag in Berlin haben sich hunderte Menschen vor der SPD-Zentrale, dem Willy-Brandt-Haus, versammelt. Sie skandieren laut und zeigen den ankommenden SPD-Politikern und Gästen ihre Forderungen auf handgemalten Schildern. Viele SPD-Minister und Staatssekretäre aus dem Wirtschaftsministerium kommen mit schwarzen Limousinen an. Auch die neue europäische Handelskommissarin Cecilia Malmström ist anwesend. Das Willy-Brandt-Haus ist bis zum letzten Platz besetzt. Viele junge Mitarbeiter sitzen auf den Treppen oder stehen an die Balustraden gelehnt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann eröffnet die Veranstaltung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser internationalen Freihandelskonferenz. Noch nie haben sich in Deutschland so viele Menschen für Handelspolitik interessiert. Natürlich gab es schon immer Interesse an Globalisierung, aber dass so viele Menschen mit TTIP und CETA sich beschäftigen, das geht weit über die traditionelle Globalisierungsfrage hinaus. Das ist Ausdruck auch eines demokratischen Wunsches nach Mitbestimmung. Das ist für die handelnden Politiker nicht immer bequem. Das hat besonders Wirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel in letzter Zeit zu spüren bekommen. Sein Schlingerkurs in Sachen TTIP ist immer wieder kritisiert worden. Erst sagte er, mit ihm werde es keine privaten Schiedsgerichte geben. Dann sprach er sich für eine Reform dieser privaten Gerichte aus. Ich habe mich um ein Interview bei der SPD und beim Wirtschaftsministerium bemüht. Leider vergeblich. Der Terminkalender des Ministers sei leider zu voll. Der Parteivorsitzende bekommt gerade Unterstützung vom Bundesverband der Deutschen Industrie, dem BDI. Dort hat er eine engagierte Rede für das Freihandelsabkommen vor der versammelten Wirtschaftselite gehalten. 2 Stunden später stellt er sich den kritischen Fragen der SPD-Genossen und zeigt sich hier viel abwägender. Die SPD-Spitze verfolgt eine Art Ja-Aber-Kurs. Das heißt, das TTIP-Freihandelsabkommen soll weiterverhandelt und das CETA-Abkommen so gut es geht nachgebessert werden. Ob und wie das noch gehen soll, darüber erfährt man allerdings nichts. Beim Parteikonvent vor einem Jahr wurden einige rote Linien gezogen, die nicht überschritten werden sollten. Was das praktisch bedeutet, ist unklar. In seiner Rede greift Gabriel die Bedenken auf. Das Ziel von Freihandelsabkommen ist nicht, sozusagen demokratische Regulierung zu verhindern. Weder Verbraucherschutzstandards in Europa, noch Umweltschutzstandards, noch Arbeitnehmerschutz oder soziale Rechte sollen und können durch Freihandelsabkommen, die wir schließen, außer Kraft gesetzt werden. TTIP soll im Zeitalter der ökonomischen Globalisierung ein neues Kapitel der Gestaltung globaler Handelspolitik aufschlagen. Wie diese sogenannte Gestaltung praktisch aussieht, welche Regeln nun eigentlich nach SPD-Auffassung geändert werden können, welche Veränderungen im Umweltschutz, im Arbeitsrecht, im Justizbereich das Abkommen mit sich bringen darf, dazu erfährt man auch hier gar nichts. In der Veranstaltungspause eilen viele zu den Ausgängen. Viele bekannte Gesichter der SPD sieht man hier. Wolfgang Thierse, Bundesjustizminister Heiko Maas ist da. Auch Hertha Däubler-Gmelin kommt eiligen Schrittes aus der Veranstaltung. Sie war von 1998 bis 2002 Bundesjustizministerin im Kabinett Schröder. Besonderes Interesse hat sie an Gabriels Vorstellungen von der Reform der privaten Schiedsgerichtsbarkeit. In der jetzigen Form hält sie das CETA-Abkommen nicht für zustimmungsfähig, gar verfassungswidrig, sodass es wahrscheinlich vor dem Bundesverfassungsgericht landen würde. Auch TTIP muss grundlegend überdacht werden, meint sie. Ich frage sie, welche Erkenntnisse sie aus der Veranstaltung mitnimmt. Für mich ist das nicht so ganz neu, aber ich wollte gerne wissen, ob Frau Malmström und der Wirtschaftsminister jetzt wieder Ablenkungsmanöver fahren. Da ist natürlich vieles gesagt worden, was man hier nicht so ganz ernst nehmen darf. Aber woher weiß man als normaler Bürger, was man ernst nehmen soll und was nicht? Die Juristin und ehemalige Justizministerin erklärt mir, die Vorschläge für die Reform der privaten Schiedsgerichte wären keine Lösung des eigentlichen Problems. Einer entstehenden Paralleljustiz, die öffentliche Gerichte aushebele. Auch Peter Fuchs von PowerShift, einer deutschen Nichtregierungsorganisation, sieht die SPD-Reformvorschläge nur als kosmetische Korrekturen. Der wortgewandte Mann hat sich besonders intensiv mit der Investor-Schiedsgerichtsbarkeit befasst. Er kennt die Bemühungen der Sozialdemokraten um Reformen und honoriert ihr Engagement, aber warnt zugleich davor, sich von Blendgranaten und politischen Manövern ablenken zu lassen. Die SPD ist tief gespalten in dieser Frage. Die wirtschaftsfreundlichen Teile der SPD wollen solche Verträge weiterhin, wie in der Vergangenheit, unkritisch durchwinken. Die kritischeren und lernbereiten Teile der SPD sehen den Reformbedarf. Sie wollen nicht etwa eine private Schiedsgerichtsbarkeit weiter befördern, sondern denken jetzt über Reformen und gar eine öffentliche Schiedsinstitution nach. Diese Diskussion ist sehr wichtig, hat aber mit TTIP und CETA nichts zu tun. Welche Reformchancen sieht Klaus Ernst von den Linken, der größten Oppositionspartei im Bundestag, jetzt noch? Auch der Vorschlag des Herrn Gabriel, doch jetzt bitte schön einen internationalen Handelsgerichtshof einzuführen, um diese Privatheit dieser Gerichte ein Stück weit zu konterkarieren, ist natürlich wirklich eine Nebelkerze, weil ich habe das im Bundestag gesagt, ich sage es ja auch, da wird eher der Flughafen von Berlin fertig, bevor man so einen Handelsgerichtshof auf internationaler Ebene zustande kriegt. Das heißt, wenn der Text von CETA, der Text mit den Kanadiern, so vereinbart werden würde, wie ein Schiedsgericht enthalten. Die SPD, sie wird sich eine blutige Nase holen, schon in den Verhandlungen um CETA und erst recht um TTIP. Aber die Kommission, die das für Europa verhandelt, hat schon sehr klar gemacht, Kommissarin Malmström wieder letzte Woche im Europaparlament, das ist ein langfristiges Projekt, über das man gründlich reden und in einem parallelen Prozess irgendwann mal auf multilateraler Ebene was erreichen könnte. Sprich, Sankt-Nimmerleins-Tag. Peter Fuchs schaut sich den bereits vorliegenden Text des gerade verhandelten kanadischen Freihandelsabkommens CETA an und analysiert ihn genau. Er räumt auch kleine Fortschritte ein. So seien zum Beispiel bei CETA die Schiedsgerichtsverhandlungen in Zukunft transparenter. Doch wie immer stecke der Teufel im Detail, sagt er. Ein anderes und das wichtigste Beispiel, die sogenannte faire und gerechte Behandlung, die Investoren zugesichert wird. Die klingt so harmlos, ist aber die gefährlichste Waffe im Investitionsschutz. Faire und gerechte Behandlung hat die Kommission in diesem CETA-Vertrag so formuliert, dass Schiedsrichter, die in diesen Tribunalen sitzen und über Fälle entscheiden, sehr weitgehende Interpretationsspielräume haben. Sie dürfen sich vor allem auf legitime Erwartungen von Investoren berufen. Wenn die enttäuscht wird, kann richtig, richtig teuer werden und Milliardengelder von Steuerzahlern am Schluss verlangen. Wir haben dieses Instrument der legitimen Erwartungen von Investoren in keinem anderen Vertrag, sondern erstmals in CETA reinformuliert bekommen. Und die Kommission fährt von daher da keinen Reform, sondern einen gefährlichen Verschärfungskurs. Wichtig war aber, dass der Vorsitzende des Handelsausschusses und der Vorsitzende des Europäischen Parlaments gesagt haben, dass CETA nachverhandelt werden muss und dass es ganz klar ist, dass mit diesen sogenannten Regulierungsgremien und mit der Schiedsgerichtsbarkeit nichts läuft. Hertha Däubler-Gmelin wünscht sich eine ganz klare Verhandlungslinie der deutschen Sozialdemokraten im EU-Parlament. Sicher ist, dass die CDU ohne die Stimmen der Sozialdemokraten keine Mehrheit für CETA und TTIP im Bundestag bekommt. Auch im Europaparlament bilden die europäischen Sozialdemokraten einen großen und wichtigen Block mit 190 Stimmen. Stimmen, die entscheiden werden, wenn beide nordamerikanischen Handelsabkommen irgendwann zur Abstimmung kommen, erklärte mir der Europaabgeordnete Bernd Lange nach der SPD-Veranstaltung in Berlin. Auch er ist verärgert über die einseitigen Vorschläge der EU-Kommission. Besonders kritisch sieht er den Vorschlag zur regulatorischen Kooperation. Hier seien Vorschläge von Business Europe und der US-amerikanischen Handelskammer mal so einfach übernommen worden. Dieser Vorschlag der regulatorischen Kooperation ist unausgegoren, da sind viele Fehler drin. Also platt gesagt, wenn man die Verhandlungen weiter in eine Schlagseile bringen will, dann muss man genau solche Vorschläge auf den Tisch legen. Wie schätzt Hertha Däubler-Gmelin die Stimmung in der SPD ein? Ja, soweit man das als 50-jähriges Mitglied kann. Ich schreibe sehr viel über Probleme im Zusammenhang mit diesen Freihandelsabkommen modernen Typs, die stark in demokratische Rechte eingreifen können und die ganz stark die Gefahr in sich bringen, dass eben Arbeitnehmerrechte und Verbraucherrechte nicht so gewürdigt werden, wie sie sollten. Das wollen Sozialdemokraten nicht. Und das wird man mit Sozialdemokraten auch nicht machen können. Aber was ist, wenn es trotzdem passiert? Ich fürchte, dass wenn es trotzdem versucht wird, wird es ganz schlechte Wahlergebnisse für die Sozialdemokraten in der Zukunft mit sich bringen. Ich fahre mit einem der gläsernen Fahrstühle in den 5. Stock des Abgeordnetenhauses. Hier oben unterm Dach sitzt Carsten Sieling. Er ist Sprecher der Parlamentarischen Linken, die mit 90 Mitgliedern größte organisierte Strömung der SPD-Bundestagsgruppe. Sielings Meinung sollte also Gewicht haben in der Fraktion. Während ich den schönen Blick über den Reichstag und den Tiergarten an diesem sonnigen Morgen genieße, erklärt der Abgeordnete Carsten Sieling, dass er keinesfalls gedenke, die beim nicht öffentlichen Parteikonvent im September 2014 beschlossenen roten Linien zu überschreiten. Bei diesen Linien ging es um den Bestand von Sozial-, Verbraucher- und Arbeitnehmerrechten. In der Zwischenzeit ist allerdings ein neuer Konvent verabredet. Die Position der SPD steht also noch keineswegs endgültig fest. Wir wollen keine privaten Schiedsgerichte. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir ohne diesen Eckpunkt eine Zustimmung der SPD bekommen. Also Frau Merkel, CDU, CSU müssen bei der Frage der Schiedsgerichte die Position der SPD und von Sigmar Gabriel unterstützen. Dann kann man zu einem Ergebnis kommen. Kommen wir zu dem Ergebnis nicht, stehen wir, glaube ich, als SPD sehr gut da, wenn wir sagen, für uns hat Demokratie Priorität, wir wollen vernünftige öffentliche Gerichtsbarkeit stärken und wir wollen die Standards absichern. Damit gehe ich jedenfalls dann auch sehr, sehr gern in den Wahlkampf, weil das ist ein sozialdemokratisches Profil. Stopp, TTIP, Cornelia Reetz. Also wir können Ihnen hier so Flyer, also Unterschriftenlisten zuschicken. Im Haus der Demokratie in Berlin-Friedrichshain sitzt in einem kleinen Büro die Europäische Bürgerinitiative. Eine junge, engagierte Praktikantin zählt Stimmen, öffnet Umschläge, schreibt Zahlen auf. Jeden Tag geht das so. In nur wenigen Monaten hat die kleine Gruppe über 1,6 Millionen Stimmen in Europa gegen TTIP gesammelt. Und damit hat sie die Quote für ein europäisches Bürgerquorum bereits übererfüllt. Trotzdem machen sie weiter. Jeden Tag kommen Kisten mit Umschlägen voller Unterschriften für Stopp TTIP an. Ich erzähle der Koordinatorin, dass die CDU diese Kampagne für einen Teil einer Empörungsindustrie hält, während die Zählmaschine klickt. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen peinlich, dass die mit solchen Parolen kommen müssen wie Erregungsindustrie. Also Erregungsindustrie impliziert ja, dass wir uns nur zusammentun, um die Leute gegen etwas aufzubringen, was eigentlich überhaupt kein Problem ist. Ich glaube eher, dass jetzt eben die Befürworter des Abkommens langsam kalte Füße kriegen und sehen, dass sie das Abkommen eben nicht geheim und intransparent durchbekommen. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen peinlich. Sie sollen uns mit Argumenten kontern, denn wir argumentieren auch. Hallo und hurra! Auf CDU-TV gibt's künftig ein neues Format. Frag Tauber, Fragen an den Generalsekretär zu einem bestimmten Thema und jeder kann mitdiskutieren. Diesmal wollen wir reden über das Freihandelsabkommen TTIP in Kurzform, das unheimlich viele Emotionen auslöst, auch Fragen offen lässt und in einer Woche gibt's die Antworten. Wer nicht so lange warten will, bis der Generalsekretär der CDU, Peter Tauber, die TTIP-Fragen beantwortet hat, wird auf der Internetseite der CDU fündig. Das Ganze ist mit einem orangenen Logo versehen und nennt sich die Brücke in die Zukunft. Auf der Webseite wird in einer schlaglichtartigen Form versucht, die sogenannten Mythen der Gegner zu entkräften. 200.000 neue Jobs würden in Deutschland allein durch TTIP entstehen. Um 94% werde allein der deutsche Export in die USA zunehmen und jede Familie wird 545 Euro Zusatzeinkommen im Jahr für einen vierköpfigen Privathaushalt haben. Woher die CDU das so genau weiß und wie es zu diesen auf den Euro genauen Berechnungen kommt, wird nicht erwähnt. Und weiter. Standards würden nicht gesenkt. Ich bekomme die Gelegenheit, den CDU-Generalsekretär selbst nach den Standards zu fragen. Ob man die Sorge um genetisch verändertes Saatgut nicht zum Beispiel aufgreifen müsste. Ich erinnere da immer daran, was Angela Merkel dazu gesagt hat. Sie hat ja sehr klar deutlich gemacht, dass wir unsere Standards nicht relativieren wollen oder absenken wollen durch ein Freihandelsabkommen. Peter Tauber erklärt mir, dass ja auch einige der US-Standards höher seien als unsere europäischen. Ich frage ihn, ob er Beispiele dafür hat, wo Standards angehoben werden könnten oder ob er mir sagen kann, welche Standards nicht angeglichen werden sollten. Nee, jetzt so spontan, jetzt hier am Tisch leider nicht. aber die Zahlen sind, ich kann die halt jetzt nicht an einem Beispiel festmachen. Ja, aber es gab mal, müsste ich jetzt nochmal raussuchen, da gab es einen spannenden Bericht mal. Passt, hört man mich, versteht man mich? Anton Hofreiter und wir sind hier im Bundestag. Diesmal bei Anton Hofreiter, dem Fraktionschef der Grünen. Er versucht, die Positionsbestimmung der Grünen zu umreißen. Wir lehnen das Abkommen in der Form ab. Für TTIP, so wie es jetzt gestaltet wird, ist es ein Deregulierungsabkommen, das die Standards senken wird, die Rechte der Parlamente und damit auch die Gestaltungsmöglichkeiten der Bürger bei der Wahl einschränken wird und außerdem in manchen Bereichen den Rechtsstaat untergräbt. Was sinnvoll ist an dem Bereich, ist, wenn die Zölle gesenkt werden und wenn bestimmte technische Standards harmonisiert werden, wie das Lieblingsbeispiel der Autoindustrie, dass die Blinkerfarben harmonisiert werden. Und dazu kann ich nur sagen, ja, dann macht es halt einfach. Wozu braucht es dann also so ein TTIP-Abkommen? Auch Anton Hofreiter kann mir nicht erklären, wie die EU es schaffen will, so ein ehrgeiziges Handelsabkommen umzusetzen, ohne die Standards abzusenken. Seit Wochen führe ich jetzt schon Gespräche mit einflussreichen Berliner Politikern und komme den Antworten auf meine Fragen kaum näher. Habe ich mich in der Berliner Nebelbank verloren? Heute treffe ich Bernd Lange. Er ist der Vorsitzende des Ausschusses für internationalen Handel im Europäischen Parlament und ist damit für die Handelskommissarin der EU der direkte parlamentarische Ansprechpartner. Er hat als einer der wenigen EU-Parlamentarier den Zugang zu den Original-TTIP-Verhandlungspapieren, also die Dokumente, auf denen Verhandlungsergebnisse festgehalten werden, auf die sich beide Seiten bereits geeinigt haben. Nach so vielen Verhandlungsrunden müsste sich einiges angesammelt haben. Da ist ja bisher noch nicht so viel drin. Wenn Sie da reingehen, das sind vielleicht 20, 30 Seiten. Und der Zugang ist allerdings begrenzt und da muss man nochmal ran. Also es reicht nicht, wenn Bernd Lange da Zugang hat, sondern da sollten möglichst alle Abgeordneten Zugang haben. Ich habe mir den CETA-Vertrag einmal selber genauer angesehen, da Konkretes zu TTIP so schwer zu erfahren ist. Auf Seite 442 stoße ich auf ein langes Kapitel zur Biotechnologie und Gentechnik. Dort steht, dass die Zulassung von neuen genetisch veränderten Organismen nur auf Grundlage von wissenschaftlichen Ergebnissen erteilt werden kann. Das Prinzip nennt sich im Freihandelsjargon Science-Based Approval to Regulation. Was heißt das praktisch? Antworten suche ich im untersten Stock des Paul-Löbe-Hauses. Dort sitzt der Umweltausschuss, der von der grünen Politikerin Bärbel Höhn geleitet wird. Also die einen sagen immer, das sind Mythen, aber begründen das nicht. Und ich kann das ja sehr wohl begründen. Denn wir haben uns die Texte ja von CETA, von diesem kanadischen Abkommen, angeguckt. Aber die Frage ist ja, was wird in Zukunft sein? Und in Zukunft steht da eindeutig drin, efficient, science-based. Also das muss effizient sein, die Genehmigung, und muss wissenschaftlich basiert sein. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Wir würden hier zum Beispiel entscheiden, wenn neue gentechnisch veränderte Pflanzen auf den Markt kommen, wir wollen sie verbieten. Und da ist halt die Frage, können wir das noch mit einem solchen Freihandelsabkommen? Eine gute Frage, die den Kern der Kontroverse berührt. Ist die Freiheit der Wirtschaft identisch mit der Freiheit der Gesellschaft? Bundestagsmitglied Jürgen Hart von der CDU-Fraktion koordiniert die TTIP-Verhandlungen fürs Kanzleramt. Wieso sollen in Zukunft neue Produkte der Bio- und Gentechnologie nach rein wissenschaftlichen Kriterien zugelassen werden, will ich wissen. Haben wir nicht das Vorsorgeprinzip? Und warum gibt es bei CETA ein Extrakapitel zu diesem Thema? Ich glaube, es ist schon ein Stück weit die Methode, die wir insgesamt ja für die richtige halten, dass wir sagen, wenn etwas verboten oder erlaubt wird, dann muss es dafür eine nachvollziehbare, sachliche, wissenschaftliche Basis und Begründung geben, also nicht Emotionen oder das Bauchgefühl sollte uns leiten, sondern das, was wir konkret messen, wiegen, fühlen und wissenschaftlich ermitteln können. Und ich glaube, dass das doch ein Fortschritt ist, wenn wir uns insgesamt auf solche Methoden stützen. Wie sehen das die Experten, die seit Jahrzehnten für Deutschland und Europa die Zulassung bei der sogenannten grünen Gentechnik überwachen? Ich bitte Wolfgang Köhler um eine Einschätzung. Er ist ein ausgewiesener Fachmann, überwachte ein knappes Jahrzehnt für die Bundesregierung die Zulassung von Gentechnik in der Landwirtschaft. Es wird eine Entwicklung stattfinden, die alles, was wir an Sicherheitsvorkehrungen haben, versuchen wird auszuhebeln. Genau das wird stattfinden. Und was uns unsere Politiker erzählen, wir brauchten alle gar keine Angst zu haben, alles bleibt hier in Europa, wie es ist, da würde ich sagen, entweder wissen die überhaupt nicht, wovon sie reden, oder sie erzählen uns bewusst dummes Zeug. Ich habe Wolfgang Köhler gebeten, sich den CETA-Vertrag vor unserem Gespräch einmal genauer anzuschauen. Der gelernte Jurist sagt heute, dass er damals der Gentechnik durchaus positiv gegenüberstand. Bis 2011 leitete er die Arbeitseinheit der Bundesregierung, die für die Zulassung und Regulierung der grünen Gentechnik zuständig war. Heute nennt er Gentechnik eine Risikotechnologie wie die Kernenergie. Ich habe nur eine einzige Stelle gefunden, ich bin aber beinahe sicher, die gibt es in den 1600 Seiten auch an vielen anderen Stellen, wo zum Beispiel Europa sich verpflichtet, in internationalen Gremien das eigene Recht, was bei uns gilt, in Frage zu stellen. Ich will das erstmal nicht glauben, aber Köhler zeigt mir die Textstellen. Darin soll zum Beispiel die Politik der europäischen Nulltoleranz in Sachen Gentechnik in Lebensmitteln aufgehoben werden. Das steht da nun mal wörtlich drin. Science-based, wissenschaftlich, forschungsbasiert, klingt alles ganz, ganz toll, klingt auf den ersten Blick so, als ob es alles todsicher ist und immer 100% stimmen muss. Gibt es nicht. Wie laufen solche Prozesse in Zukunft? Wenn ein neuer Antrag eines amerikanischen Konzerns auf Zulassung eines gentechnisch veränderten Konstrukts auf den Tisch gelegt wird und die EFSA sagt, ja, das müssen wir uns aber uns genau mal angucken, dann werden wir in der nächsten Sitzung dieses Abstimmungsgremiums sitzen und die Amerikaner werden uns vorhalten, hört mal, ihr habt doch uns versprochen, ihr macht sowas jetzt schnell. Es gibt überhaupt gar keinen Beweis dafür, dass das schädlich ist. Natürlich, wo soll es diesen Beweis auch hergeben? Monsanto wird den nicht auf den Tisch legen, natürlich nicht. Und diese Zulassungsprozesse arbeiten nur mit Dokumenten, die die Konzerne vorgelegt haben. Wie zuverlässig das alles laufen wird, kann man einfach mal lesen, wenn man sich mal den CETA-Vertrag anguckt, den Entwurf. Es gibt keine unabhängige Wissenschaft, es gibt keine unabhängige Forschung. Deshalb ist es hochgefährlich und aus meiner Sicht auch nicht akzeptabel, die Entscheidung, ob eine Gesellschaft mit gentechnisch veränderten Organismen in der freien Natur umgehen will oder nicht, allein in die Hände von Wissenschaftlern, von Forschern zu legen. Dazu bedarf es meines Erachtens eines gesellschaftlichen Diskussionsprozesses und der Entscheidung durch Politiker, die dafür gewählt worden sind und dafür möglicherweise auch wieder abgewählt werden können. Zu diesem Zweck wurde in Europa das Vorsorgeprinzip entwickelt, das jetzt mit dem rein wissenschaftlich basierten Ansatz unterhöhlt würde. Maybe in Germany sometimes it's more difficult because we are a country which is rich and hysteric. This combination is sometimes difficult. Das ist Zynismus, das ist falsch. Wir haben Kenntnis der Details der Verträge, der geleakten oder uns zugänglich gemachten Verhandlungsvorschläge. Wir haben wissenschaftliche Analysen und vor diesem Hintergrund ist es nicht hysterisch, ist es nicht reich, sondern ist es gesundes Eigeninteresse an einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, wenn wir uns gegen diese Art von Handelspolitik wehren. Fischen in der Nebelbank. Wie sich der Berliner Politikbetrieb zu TTIP positioniert. Ein Dossier von Peter Kreisler. Please do not read it. Bring it to the newspapers. I'm sure they will. We are among us and among friends, so we can speak very open and frank. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Es sprachen Jochen Langner und Hendrik Stickan. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Angelika Bruchhaus. Regie und Redaktion Karin Beindorf.